so am Mikro stehen. Am Mikro? Okay, passt auf. Hier, okay, passt auf. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, was geht ab? Fusi, Trap und Sand-MC sind am Start. Wir kommen in den Club und fangen an zu feiern. Du nicht hör vor lauter Alkohol, musst du reihen. Die Ladies kommen, kommen auf uns zu. Ich schnapp ein paar. Oh Mann, ich bin schon ganz zu. Wir feiern durch die Nacht. Werden die müde, der Alkohol fließt. Wir saufen ohne Gründe, Glas nach Glas, hintereinander, wir haben Spaß und Spaß. Mutterficker, Mutterficker, hol mir noch ein Glas. Bitte, bitte schneller, früh sind nicht aktueller als was anderes irgendwo. Du rest das Klo, kotz, kotz, kotz, geht's bei dir. Trotz, trotz, trotz, dir wenigen Alkohol. Die Party müssen wir mal wieder wiederholen. Komm, bitte, bitte, bitte, bitch, wiederholen. Komm, Mami, wir betreten die Bar. Komm, Mami, wir betreten den Klo. Komm, Mami, wir betreten das Lokal. Komm, Mami, what's up? Komm, Mami, die Freunde schauen auf uns. Komm, Mami, sie kommen auf uns zu. Komm, Mami, jetzt wird's gebummt. Komm, Mami, lass es uns tun. Mach die Motherfucker locker, fertig mit Double Jam. What? Alle Ficker, die Ficker, lass die Ficker vor den Ficker, kann das sein? What? Okay, alles ist klar. Yeah. Was willst du denn da? Es sind die Trappen, die den Club betreten. Ja, die Party steigt, ihr habt genug zum Beten. Das Bier wird bestellt, der Absinth danach. Wir saufen uns halt bei uns, sind nicht zart. Das Anheiterungslevel ist erreicht. Jetzt fühlen wir uns super und sind befreit. Die Beute kommen zu uns, sie sehen sich aus. Sender 2, ich 2, wir gehen es raus. Und lassen uns bedienen im Ferrari. Ich nagel sie richtig, ja das mag sie. Nachher bedient sie uns mit ihren Lippen. Wir wollen nicht viel reden, wir wollen. Komm, Mami, wir betreten die Bar. Komm, Mami, wir betreten den Klo. Komm, Mami, wir betreten das Lokal. Komm, Mami, what's up? Komm, Mami, die Bräute schauen auf uns. Komm, Mami, sie kommen auf uns zu. Komm, Mami, jetzt wird's gebummt. Komm, Mami, lass es uns tun. Wir sind mal wieder hier, wir haben Lust zu feiern. Also komm zu uns, denn wir haben vieles hier. Also wenn du Lust hast, komm zu uns, das ist die wahre Kunst. Rap aus Rosendorf, Österreich. Fusi Trap und Sender MC, erfolgreich. Jeder Club, jede Bar ist lokal für uns offen. Lass uns loslegen. Der Eck ist eingetroffen, was los, komm. Du bist aufgetroffen. Ich will nicht reden, ich will mit dir ficken jetzt sofort. Du bist jetzt auch, ich mag's mit überall an jedem Ort. Baby, ich weiß, dir gefällt es, wie ich es dir besorg. Und bitch, nachher bist du erledigt, wie bei einem Mord. Oh du shit, du weißt, wie ich drauf bin, ich muss jetzt sein, komm, lass es beginnen. Möchte keine Ordnung, ein Wort benutzen, lass es uns sowas bringen. Und eins ist klar, wenn das brauchst, ist früh, ist es Wort der Stelle. Gib dir das, was du brauchst, du willst befriedigt werden, den Leuten gefällt das. Gib dir das. Komm, Mami, wir betreten die Bar. Komm, Mami, wir betreten den Klo. Komm, Mami, wir betreten das Lokal. Komm, Mami, what's up? Komm, Mami, die Bräute schauen auf uns. Komm, Mami, sie kommen auf uns zu. Komm, Mami, jetzt wird's gebummt. Komm, Mami, lass es uns tun.